wofür wir kämpfen. 26. Warum ist die nationalsozialistische Weltanschauung das den Offizier verpflichtende innere Gesetz? Weil sie dem deutschen Wesen entspricht. Sie gibt den deutschen Menschen und den deutschen Volke das Gesetz, seiner Art entsprechend zu leben und damit die ihm vom Schöpfer der Welten gestellte Aufgabe zu erfüllen. Deshalb kämpfen wir für die nationalsozialistische Weltanschauung. Es ist zunächst notwendig, den Begriff Weltanschauung zu klären. Wir hören immer wieder, dieser Krieg ist ein weltanschaulicher Krieg. Das heißt, der Kampf auf den Schlachtfeldern ist nur der sichtbare Ausdruck für das Ringen gewaltiger geistiger Kräfte, die wir als Weltanschauung bezeichnen. Weltanschauung ist zunächst wörtlich genommen ein Anschauen der Welt. Schauen bedeutet aber im deutschen Sprachgebrauch nicht nur sehen, bedeutet auch innere Schau, geistige Schau. Heißt sich Gedanken machen über den Sinn und Zweck des Lebens, über die inneren Gesetze, nach denen sich das Leben des Einzelnen und des Volkes abspielt. Heißt, die wesensbedingten geistigen und seelischen Kräfte erkennen, die gestaltend und bewegend wirken. Der Führer sagte beim Reichsparteitag 1933 in Nürnberg, schon im Worte Weltanschauung liegt die feierliche Proklamation des Entschlusses, allen Handlungen eine bestimmte Ausgangsauffassung und damit sichtbare Tendenz zugrunde zu legen. Eine solche Auffassung kann richtig oder falsch sein. Sie ist der Ausgangspunkt für die Stellungnahme zu allen Erscheinungen und Vorgängen des Lebens und damit ein bindendes und verpflichtendes Gesetz für jedes Wirken. Je mehr sich nun eine solche Auffassung mit den natürlichen Gesetzen des organischen Lebens deckt, umso nützlicher wird ihre bewusste Anwendung für das Leben eines Volkes sein. Deshalb muss gerade hierüber unter den Führenden eines Volkes, und dies betrifft den Offizier im Kriege ganz besonders, Klarheit und Einheit herrschen und der unumstößliche Wille für diese Klarheit und Einheit sich einzusetzen bis zum Letzten. Kompromisse zuzulassen liegt nicht im Wesen einer Weltanschauung. Wer Zugeständnisse wünscht oder auch nur zu bequem ist, sich zur letzten Klarheit durchzuringen und die notwendigen Folgerungen für die eigene Lebensführung zu ziehen, muss im Kampf der Weltanschauungen unterliegen. Versagt hierin die Führungsschicht eines Volkes, so ist es um dieses Volk geschehen. Besonders der deutsche Mensch mit seiner zu großen Offenheit für alles Fremde läuft dann Gefahr, den Weg zu sich selbst nicht zu finden und fremden Einflüsterungen zu erliegen. Sich nach fremden Gesetzen richten heißt aber unfrei werden und führt in letzter Konsequenz zum Untergang. Die nationalsozialistische Weltanschauung allein sichert uns ein artrechtes Leben. Nur sie verbirgt damit die Freiheit und die Größe unseres Volkes. Darum ist es gerade in Zeiten des härtesten Kampfes immer wieder vonnöten, sich die wichtigsten Lebenszüge dieser unserer Weltanschauung klarzumachen und Kraft daraus zu schöpfen für den weiteren Kampf. Wir glauben als Nationalsozialisten an eine göttliche Weltordnung, als eine sinnvolle Ordnung, in die es sich einzufügen gilt, die kämpfend und schaffend aufrechtzuerhalten ist. Aus diesem Glauben erwuchs auch das, was wir als kennzeichnenden Wesenszug nordischen Menschentums empfinden, was im Midgard-Gedanken der Germanen ebenso Ausdruck fand wie etwa im Kosmos-Gedanken der Griechen. Wir glauben, dass auch die Rassen und Völker Glieder dieser göttlichen Schöpfungsordnung sind und dass sie innerhalb dieser Ordnung ihre bestimmte Aufgabe haben. Je klarer ein Volk seine Aufgabe zu erkennen vermag, je reiner und reicher es seine ihm innewohnenden Fähigkeiten entfaltet, desto größer wird sein Beitrag sein, die sinnvolle Ordnung des Ganzen sicherzustellen. Wir glauben, dass der Mensch als seiner selbstbewusstes geistiges Wesen vom Schöpfer der Welten die Aufgabe bekommen hat, sich Lebensformen und Lebensaufgaben, also eine Gesinnung zu schaffen, die Höheres bedeutet als die bloße Befriedigung der niedersten Lebensbedürfnisse. Wir glauben also an die Aufgabe der Steigerung des Menschen. Ihr dient letzten Endes unser Kampf und unerbittlich muss er sein gegen alles, was dieser Aufgabe entgegensteht, denn die sinnvolle Erfüllung gerade dieser Aufgabe ist abhängig davon, dass die höchstentwickelte, schöpferischste und befähigste Rasse den entscheidenden Einfluss auf die Lebensordnungen der Völker der Erde behält. Vergessen wir dabei nicht, dass mit der Bedrohung unseres Volkes und des Germanentums überhaupt die Urheimat der Rasse bedroht ist, die sich bisher als die berufenste erwiesen hat. Die Urheimat, der noch am stärksten fließende Quell der nordischen Rasse. Der Glaube an die göttliche Weltordnung und die Steigerung des Menschen ist Ausdruck unserer Weltanschauung, aber noch nicht diese Weltanschauung selbst. Unser Glaube ist der mächtigste Antrieb für all unser Tun und Lassen. Aber zu einer wirklich klaren weltanschaulichen Haltung und damit letzten Endes auch wieder zu einer Stärkung des Glaubens kommt man nur, wenn der Glaube nicht in Widerspruch gerät mit dem Erkennen, mit der wissenschaftlichen Überzeugung. Wir müssen als germanische Menschen die Gewissheit haben, dass sich unser Glaube bei dem Versuch, ihn in die Tat umzusetzen, als lebenstüchtig erweist und mit den organischen Gesetzen des Daseins in Einklang steht. Wenn die Welt Gottes Schöpfung ist, und wessen Schöpfung sollte sie sonst wohl sein, müssen die Naturgesetze, nach denen das All des Stirb und Werde sich verwandelt und entwickelt, göttliche Gesetze sein. Die Gesetze, die in dieser Gesetzmäßigkeit für uns Menschen von besonderer Gültigkeit sind, sind aber die Gesetze, die unsere Erbwelt und unsere Umwelt gestalten. Deshalb ist für uns die Rassenerkenntnis die höchste Erkenntnis. Deshalb steht aber auch die wissenschaftliche, politische und weltanschauliche Pflege der Naturkunde und der Lebenskunde für uns an erster Stelle. Auf ihr muss sich ja alles andere aufbauen. Wenn für uns also das Leben, die Rasse, die Arbeit, die Natur, die Heimat hohe und höchste Werte sind, dann nicht aus Willkür, sondern weil über alle diese Dinge der Weg zu Gott, zum Sinn des Lebens, zu einer lebensgerechten Ordnung, Sittlichkeit und Gläubigkeit führt. Stengel von Rutkowski, von Allmacht und Ordnung des Lebens. Der Führer brachte uns die Erkenntnis der biologischen Lebensgesetze, das Wissen um den Wert und die Bedeutung des Blutes. Seine Lehre besagt, erstens, dass die Menschen verschiedenen Rassen angehören. Zweitens, dass jedes Volk nur seinen blutbedingten Gesetzen leben kann. Drittens, dass unser Volk eine Blutsgemeinschaft vorwiegend nordischen Blutes darstellt. Viertens, dass deshalb unser Volk nach Gesetzen leben muss, die nordischem Blut entsprechen. Fünftens, dass die Weltgeschichte neben dem Kampf um Lebensraum den Spannungsaustrag der rassenseelischen Weltanschauungen darstellt. Der Führer im Reichstag am 30. Januar 1937: Ich spreche es hier prophetisch aus, sowie die Erkenntnis des Umlaufes der Erde um die Sonne zu einer umwälzenden Neugestaltung des allgemeinen Weltbildes führte, so wird sich aus der Bluts- und Rassenlehre der nationalsozialistischen Bewegung eine Umwälzung der Erkenntnisse und damit des Bildes der Geschichte der menschlichen Vergangenheit und Zukunft ergeben. Im Mittelpunkt unserer Weltanschauung steht der Blutsgedanke oder Rassegedanke. Danach ist das Blut die bewegende Kraft im Leben des Einzelnen wie des Volkes. Diesen Gedanken zu Ende denken heißt, zu einer völligen Neuordnung des Denkens zu kommen, neu aber nur im Verhältnis zum Denken der letzten Jahrhunderte, die unser nordisches Blut mit dem Dogma von der Gleichheit aller Christenmenschen und der liberalistischen Lehre von der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, stark gefährdeten und ein Rassenchaos heraufbeschworen. In Wahrheit heißt dieses Denken nichts anderes, als ausgerüstet mit den Erkenntnissen der modernen Vererbungslehre und Rassenkunde wieder anknüpfen an das, was unseren germanischen Vorfahren als Einheit von Glaube, Recht und Lebensordnung selbstverständlich war, solange sie noch unbeeinflusst von fremder Geistesart als freie Bauern in hochgezüchteten Geschlechtern ihr Leben gestalteten.